Hi, mein Name ist Jonathan Rebes und ich bin ein ziemlicher Philosophie-Anfänger. Vielleicht so wie ihr. Aber genau wie ihr hab auch ich großes Glück, denn mein Bruder Micha, der ist das nicht. Jeden Monat bringt Micha uns eine neue philosophische Theorie näher. Wer ist dieser Kant? Wovon redet Judith Butler oder was ist eigentlich Liebe? All das musst du nicht extra studieren. Für das zumindest Wichtigste reicht manchmal auch ein einziger Podcast. Heute geht es um Martha Nussbaum. Sie findet, wir müssen uns dringend mit politischen Gefühlen auseinandersetzen. Besonders zu Wahlkampfzeiten dominiert Hass, Neid, Angst. Aber was ist eigentlich mit der Liebe? Und wie sieht es aus mit der Liebe zum eigenen Land? Warum laut Martha Politik nicht bloß aus sachlichen, rationalen Debatten bestehen kann, das erfahrt ihr in dieser Episode. Kapitel 1. Martha Nussbaum. Hallo Jona. Hi Micha. Heute geht es um die Philosophin Martha Nussbaum. Eine Philosophin, die sich mit politischen Gefühlen sehr viel auseinandergesetzt hat und mit der Idee, wie eigentlich ein gelungenes Leben aussehen kann. Ach, das auch. Genau. Okay. Und heute geht es mehr um die Idee von politischen Gefühlen. Was haben eigentlich Emotionen in der Politik zu suchen? Vielleicht ziemlich wenig, vielleicht aber auch sehr viel. Und daran anknüpfen ist auch die Frage, weil die für mich bei der Recherche immer zentraler wurde, auch im Hinblick auf die jetzige politische Situation, ist so die Idee des Patriotismus, den sich mal richtig nochmal so ein bisschen anzugucken zumindest und auch zu schauen, okay, was die Frau Nussbaum dazu sagt. Das ist jetzt auch keine antike Philosophie, die wir haben, sondern du meinst, sie lebt auch noch sogar, ne? Genau, die lebt auch noch, die ist geboren 1947 in New York und ist auch noch immer philosophisch und auch politisch aktiv. Okay, aber cool, Patriotismus ist ja hochaktuell einfach, ne? Wir hatten jetzt vor kurzem die Europawahlen, wenn wir das hier gerade aufnehmen, ne? Und dann sieht man ja schon so einen gewissen Rechtsruck, um es jetzt mal möglichst neutral erstmal zu formulieren, in Europa. Insofern spannendes Thema. Politische Gefühle, auch erstmal was man, glaube ich, weiß nicht, noch nicht so oft gehört hat. Also immer, du hast es schon mal hier und da mal erwähnt im Podcast und ich war immer so, hey, ja, okay, das klingt erstmal interessant. Politische Gefühle, so was steckt dahinter? Ja. Ja, scheinbar so viel, dass wir da einen Podcast so aufnehmen können. Und in den letzten Episoden, Stoizismus, Logik, Diskursethik, das waren die, glaube ich, die letzten drei Episoden. Da ging es ja immer um Vernunft und Rationalität. So, insofern jetzt genau, ganz ist, cool da das genau, das es ist nochmal eine Gegenthese, auch eine Gegenbewegung, die man sicherlich auch anteilig vereinen kann. Aber ja, jetzt heute geht es tatsächlich mal um Gefühle. Und das ist ja auch etwas, was wir alle kennen. Was wir auch alle kennen durch die Medien oder auch durch eigene Interessen ist Patriotismus. Und auch da habe ich natürlich eine Frage für dich, eine relativ offene Frage, nämlich einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was du hältst von Patriotismus. Was geht dir durch den Kopf, wenn du den Begriff hörst? Was hältst du davon? Ich halte tatsächlich nicht so viel vom Patriotismus. Also das liegt vielleicht auch an meiner dann doch irgendwie linke Sozialisation, die ich scheinbar durchlebt habe, aber mich hat das auch jetzt, auch heutzutage, wo man ja auch immer mehr reflektieren kann und vielleicht auch Abstand nehmen kann zu dem, wie man erzogen wurde, hat mich jetzt bisher immer noch nicht wirklich überzeugt. Also, mich spricht es nicht so an, mich mit da, das ist jetzt irgendwie für mich zumindest ein großer Teil, wie ich Patriotismus verstehe, mich mit einem Land zu identifizieren oder mit so einer Volksgemeinschaft. In Deutschland wird Patriotismus auch mehr oder weniger gleichgesetzt mit Vaterlandsliebe. Also ja. Ja, so. Und das ist mir zu schwammig. Das ist mir auch irgendwie zu mystisch auf eine Art. Das hat so was Mystisches, so die Deutschen irgendwie, die seit Tausenden von Jahren, das ist mir alles zu auch unwissenschaftlich irgendwie, weil das ja dann doch irgendwie, es ist ja nicht so, dass es jetzt seit tausenden von Jahren dieses eine deutsche Volk gibt und das ist ja alles viel, viel komplexer, wenn man sich das mal historisch anschaut und auch viel mehr mit Trigger Wars für viele scheinbar jetzt heutzutage Migration verbunden, ne? Wie einfach verschiedene, ja, wie es verschiedene Migrationsbewegungen gab. Also mich spricht es nicht so an, mich mit einem Land zu identifizieren. Dann bin ich ja gespannt, wie du die heutige Episode findest, weil ich, kleiner Spoiler, ja, so ein bisschen, ja, die Nussbaum ist schon eine Patriotin. Ja? Vielleicht so. Ich lasse es erstmal so ein bisschen schwammig, aber mal schauen. Häufig hast du ja den Effekt, dass du am Ende der Episode denkst, ah, vielleicht doch eine gute Idee. Mal gucken, ob es heute... Oft werden hier gute Argumente vorgeliefert. Das stimmt schon. Ja, genau. Deswegen mal gucken, wie es heute ist. Es nimmt auch einen gewissen... Bei mir ist es alles nicht komplett durchreflektiert, so, ne? Ich bin kein Politologe oder sowas, ne? Immer als kleiner Disclaimer für Leute, die hier vielleicht zum ersten Mal zuhören oder so. Es nimmt bei mir auch noch mal ein bisschen was anderes ein, wenn es um Europa geht. Vielleicht, weil ich denke, okay, wir sind alles Menschen, ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein romantisierter Blick, aber für mich sind wir alles Menschen und gehören irgendwie zusammen und es wäre doch cool, wenn wir uns alle gut verstehen, so als Weltbevölkerung, als Gemeinschaft auf dieser Welt. Und der nächste Schritt für mich in meiner Logik wäre jetzt Europa sozusagen, ne? Weil Europa, es ist noch nicht so ein Wir-Gefühl, wir Europäer. Ja. So, ne? Das wäre für mich der nächste Schritt. Deswegen ist mir das sehr viel sympathischer. Hin zu so einem, irgendwann bräuchte man vielleicht auch nicht mehr ein Wir Europäer gegen die Chinesen und die Amerikaner, sondern dann geht es vielleicht noch irgendwann weiter drüber hinaus. Okay, so, wir als Weltbevölkerung, die wir ja alle vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind in den wirklich entscheidenden Fragen. So, ja. Nämlich, dass wir die möglichst gleichen Rechte haben. Ja. So, und ähnliche Gefühle und also wir sind uns ja doch ähnlicher, als dass wir uns verschieden sind. Absolut, absolut. Ich bin gespannt, wenn wir in das Kapitel reinfinden um den Patriotismus. Das wird heute das vierte Kapitel sein, auch die Idee des neuen Patriotismus. Und dann zu schauen, wie du dann dazu stehst. Weil anteilig hat man ja schon so ein bisschen gerade auch bei dir rausgehört, ich würde es jetzt aber nicht vertiefen, zu so einer Wir-Idee von Europa, zu so einer Wir-Idee der Menschheit, was man ja auch, wenn man den Begriff erweitern möchte, unter vielleicht Patriotismus verstehen kann. Auch wenn das zu kurz kommen würde und Nussbaum das dann doch nochmal einen Tick auch anders letztlich sieht. Martha Nussbaum, wie eben schon gesagt, ist 47 geboren, 1947, also lebt noch. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau, ist noch akademisch auch unterwegs, ist in New York geboren. Ja. Ist eine New Yorkerin und hat sich viel mit Politik befasst, viel mit Emotionen, das ist so ihr Thema letztlich. Okay. Viel mit Gerechtigkeit befasst, kannte auch John Rawls, also die, ne, die kennen sie dann ja auch immer alle. Aus dem Gerechtigkeitstheoretiker, den sie ja auch als sehr hilfreich für sich selber empfunden hat. Und sie unterrichtet unter anderem in Harvard, ist auch wirklich eine bekannte, berühmte Philosophin. Wenn die irgendwo einen Vortrag hat, dann ist der Saal auch in der Regel voll. Ja. Im akademischen Kreis, muss man natürlich auch immer noch sagen. Und sie ist auch sehr bekannt für ihre Ausarbeitungen zur Gerechtigkeit. Wie gesagt, das ist heute weniger Thema, aber ich würde es einmal kurz anreißen, weil sie hat einen sogenannten Fähigkeitsansatz entwickelt. Fähigkeitsansatz. Ein Fähigkeitsansatz, und das ist so ein bisschen die Idee, zu schauen, eine Gesellschaft ist dann eine gelungene, wenn die Menschen, die wir alle Fähigkeiten besitzen, diese auch entwickeln können. Und das ist wie so ein Kriteriumsmaßstab, wie so eine ganz klare Schablone, wenn das und das erfüllt ist, dann kann man von einer, ja, von einer gelungenen Gesellschaft sprechen. Und dann werden die Fähigkeiten herangezogen. Also die Fähigkeit zum Beispiel, das menschliche Leben zu führen, die Fähigkeit, Gesundheit zu genießen. Das menschliche Leben zu führen? Genau, also letztlich zu leben. Die Möglichkeit haben, nicht zu verfolgt zu werden, nicht umgebracht zu werden, sondern die Fähigkeit, sein Leben zu führen. Das wird dann natürlich auch nochmal kleingliedriger. Es sind, glaube ich, 10 Punkte. Also auch die Fähigkeit, sich frei zu bewegen und die Fähigkeit auch zu entwickeln, eine eigene Idee vom gelungenen Leben sich selber, für sich selbst eröffnen zu können. Und dieser Fähigkeitenansatz, wie gesagt, das ist wirklich so, das ist ein Ansatz, der dann auch operationalisiert werden kann letztlich. Also es ist nicht so, wir gucken mal manchmal auch in Philosophien, wir haben so eine gewisse Grundidee, sondern es sind 10 Punkte, wir gucken. So ein Checklist. Genau, es ist nicht so schwammig irgendwie, dass man sagt, naja, wenn Demokratie, es braucht eine Demokratie und dann ist wieder die Frage, okay, was heißt es denn, eine Demokratie zu sein? Ja. Und dann ist es. Ja, also man guckt letztlich, man kann auf die Liste, so ist ein bisschen die Idee, ne? Man kann auf diese Liste gucken und dann daran direkt politische Intervention ableiten. Man hat da die Ziele und dann guckt man, wie können wir das Ziel erreichen, dass alle Menschen die Fähigkeit haben, gesund zu leben zum Beispiel. Oder Gesundheit zu genießen. Und dann ist es eine was? Gelungene Gesellschaft? Oder? Genau, dann ist es eine, ja, sie würde wahrscheinlich sagen, dann ist es eine gerechte Gesellschaft. Vielleicht, glaube ich, das ist der bessere Begriff. Nicht vielleicht gelungen, sondern eine gerechte Gesellschaft. Also es geht immer auch um Gerechtigkeit. Wenn die Fähigkeiten der Liste alle erfüllt sind, dann können wir sagen, es ist eine gerechte Gesellschaft. Okay. Ne? Also relativ konkret. Mhm. Und die Martha Nussbaum hat dann auch in dieser Idee des Fähigkeitenansatzes und in der Idee hin zu einer gerechten Gesellschaft geschaut, wie kann das eigentlich politisch umgesetzt werden? Was ist da wirklich wichtig? Wie kann das gelingen, dass das nicht nur auf dem Blatt Papier steht bei den Vereinten Nationen, sondern wie kommt das hin zu jedem einzelnen Bürger und Bürgerin? Und da hat sie die Wichtigkeit der Emotionen herausgearbeitet, weil sie gesagt hat, häufig ist das Ideal einer Gesellschaft eher rational, vernünftig orientiert und die Emotionen kommen im politischen oder auch im philosophischen häufig viel zu kurz. Also das, weiß nicht, ob du das auch irgendwie kennst, aber häufig hat man so, ja, wir kriegen das irgendwie mit, vielleicht nutzen die Rechten nochmal mehr Emotionen irgendwie als, weiß ich nicht, als die Mitte, weiß ich so, aber das Ideal ist häufig eher dieses diskursorientierte, vernünftig geleitete, auf guten Argumenten gut begründete Politik letztlich. Okay. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt auch so als Beobachtung gerade teilen würde. Ich habe das Gefühl, die Politik ist äußerst emotional. Zum einen, wenn man in Wahlkämpfen in die USA schaut, so zumindest der Blick von außen, als auch hier in Deutschland kriegt man, finde ich, sehr viele emotionale Debatten gerade aktuell mit. Obwohl wir schon noch dieses Ideal, da würde ich zustimmen, eigentlich haben. Und ich muss sofort eingreifen, weil du hast es gerade sehr schön eigentlich gesagt, du hast gesagt, es sind emotionale Debatten. Mhm. Es sind Debatten und Debatten haben für sie gar nicht so viel mit Emotionen zu tun. Deswegen, na, also gut, es ist immer so noch als diese Einleitung, die du gerade gemacht hast und ja, im Prinzip stimmt es und sie will jetzt erklären, okay, warum. Na, ich will ja hier gar nicht direkt gegen anreden. Erstmal hören wir zu und versuchen zu verstehen. Und ich nehme an, jetzt gleich im zweiten Kapitel erklärst du, was sie genau damit meint, mit diesen ganzen politischen Gefühlen. Dann lass uns mal ins zweite Kapitel reinspringen, oder? Gerne. Kapitel 2. Emotion statt Vernunft. Wichtig ist, glaube ich, am Anfang zu klären, was sind eigentlich Emotionen? Wir kennen das alle, manche benutzen mal den Begriff Gefühl, manche Emotionen. Für mich ist es wichtig, um eine Grundidee zu bekommen, was Martha Nussbaum meint damit, dass es bei Emotionen darum geht, dass es auf der einen Seite eine körperliche Empfindung ist. Du merkst, du fühlst eine Emotion. Okay. Das Gefühl der Liebe, das Gefühl des Mitleids, das Gefühl des Ekels und die ganzen Körperreaktionen, die dazugehören, Adrenalin, einen erhöhten Herzschlag, eine andere Atemfrequenz etc. Also körperliche Reaktionen haben etwas mit Gefühlen zu tun. Wir sind ein ganzheitliches Wesen, aber auch mit Kognition. Die Stoa, wie wir es bei der letzten Episode hatten. Also Bewertungen über die Welt lösen auch Gefühle in uns aus. Wir sehen etwas und das löst eine gewisse Körperreaktion und ein gewisses Gefühl, was dann, nehmen wir mal Ekel. Weil wir das auf eine bestimmte Art und Weise bewerten. Genau. Okay. Ja, sicherlich auch ein bisschen verkürzt gesagt, aber diese kognitiven Bewertungen sind Teil von Emotionen, auch okay. von ihrem Emotionsbegriff. Das also wichtig? Nämlich klingt irgendwie wichtig. Ja, es geht. Es ist halt ein ganzheitlicher Emotionsbegriff, darum ist okay. es mir. Ne? Finde ich auf jeden Fall interessant. Also wenn man es noch nie gehört hat, finde ich es auch genau. interessant. Genau, und ansonsten, schaut doch mal, hört doch mal rein in die Folge, können wir Gefühle kontrollieren, weil darum geht es ja dann in der Episode. Ja. Und Emotionen sind auch zentral für, naja, so eine Art der Motivation. Ist eine Motivationsgrundlage. Also wenn wir emotional aufgeladen sind, haben wir in der Regel eine stärkere Motivation, ein gewisses Verhalten folgen zu lassen. Also es ist auch deswegen wesentlich, wenn es um, ja, vielleicht auch für sie schon um so ethische Überlegungen geht, weil sie sagt, okay, Emotionen haben auch wirklich so einen starken motivationalen Charakter. Wenn wir ganz, keine Ahnung, ängstlich sind und das in uns spüren und dann auch die Gedanken hinzukommen, dass, ja. weiß ich nicht, diese Angst können wir nur damit begegnen, dass wir Sicherheit, vermeintliche Sicherheit über eine AfD generieren. Also wählen wir zum Beispiel die AfD als ein Beispiel. Mhm. Also wir merken schon, Emotionen haben einen motivationalen Charakter. Ist ja auch klar. Kennen wir auch aus dem Alltag. Wenn man jetzt ein Kind hätte und man ist mit dem emotional verbunden, dann würde man sofort hinlaufen und dem quasi retten, wenn da etwas los wäre mit der Tochter oder mit dem Sohn. Mhm. Emotionen verbinden letztlich. Wobei nicht alle Emotionen vielleicht, aber so vom Grundsatz her. Verbinden und motivieren. Genau. Dann vor genau. Auch, ne? Genau. Motivieren sind deswegen schon mal total wichtig. Das heißt, erst einmal diese ganzheitliche Idee von Emotionen. Ja. Wichtig. Mhm. Also Kognition, körperliche Empfindung und Motivation. Ja, erstmal, also, okay, ja, ja, einleuchtend. Ja. Und Nussbaum stellt sich jetzt, ja, einige Fragen, aber ich habe mal so ein paar exemplarisch mitgebracht. Nämlich auf der einen Seite fragt sie sich, wie können eigentlich Emotionen, wie zum Beispiel die Emotion der Liebe, politisch kultiviert werden, um soziale Gerechtigkeit zu fördern? Wie könnte man das hinbekommen, mehr Liebe in der Politik zu schaffen, ja. dass so eine soziale Gerechtigkeit gefördert wird? Oder auch, sie stellt sich die Frage, welche Herausforderungen und Chancen bieten eigentlich Emotionen, wenn es um Politik geht? Und, das ist auch eine zentrale Frage, ist natürlich auch so ein bisschen, wie können wir mit Emotionen unser Allgemeinwohl fördern? Weil Emotionen haben ja diesen starken motivationalen Charakter. Das kriegt eine reine Vernunft geleitete Politik, ist so ihre These, nicht hin. Also Emotionen sind wichtig, wenn es um Entscheidungen geht, wie wir quasi uns zu etwas verhalten, wozu wir motiviert sind, wo wir vielleicht auch engagiert sind. Das hat auch immer etwas stark mit unserem Körper und mit Emotionen zu tun. Das ist so eine ihrer Grundthesen, würde ich sagen. Ja, also absolut nachvollziehbar, glaube ich. Ich glaube, da hat auch jeder, also ne, bestimmte Personen sind ja auch bestimmte politische Themen besonders wichtig, ne? Ob das jetzt für viele scheinbar jetzt zuletzt Migration, was bestimmt bei vielen Angst auslöst, bei einigen scheinbar auch, glaube ich, kann man nicht anders sagen, Ekel. Also ich glaube, das ist kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Anders kann ich mir diese Wahlergebnisse gar nicht irgendwie erklären. Ne? Ja, ja. Und aber auch, weiß nicht, auch zu für sowas vor dem Klimawandel zum Beispiel, ne, haben ja auch viele Angst. Ne? Also es sind gerade schon viele auch vor allem ängstliche, also Themen, die einen Angst bereiten in den politischen Debatten aktuell. Weniger die Emotionen, die so irgendwie eher positivere Emotionen wie Hoffnung, dass man irgendwie denkt, okay, Hoffnung für ein gemeinsames Europa beispielsweise, in dem Menschenrechte wirklich auch gelebt werden und nicht nur niedergeschrieben worden sind. Ne, könnte man ja auch irgendwie formulieren und sagen, okay, das ist unser Ziel, aber es war schon ein viel gegen den Klimawandel, gegen rechts oder halt von auf der anderen politischen Seite gegen Migration. Es war schon viel gegen aktuell. Ganz genau. Aber viele Emotionen, das wollte ich genau. eigentlich sagen. Genau, und das hat sie aber auch beobachtet, dass es häufig ein gegen etwas ist und nicht ein für etwas. Und sie sagt jetzt auch weiter, Emotionen machen uns auch aufmerksam für Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Wo wir ja in so eine Verbindung kommen mit unserer Idee vielleicht auch von Gerechtigkeit. Also ich werde benachteiligt, deswegen fühle ich mich unfair behandelt, deswegen wähle ich jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Also das macht uns aufmerksam für Dinge, die uns wirklich, wirklich wichtig sind. Das, nur wenn uns Dinge auch wirklich, wirklich wichtig sind, würden wir demonstrieren. Sonst, mhm. ne, sonst hat es doch immer noch so ein bisschen, ja, okay, kann ich auch trotzdem mit hantieren. So. Ja. Sehr vernunftorientiert, aber letztlich, die Emotion ist da ein Indikator für und sagt auch, sie motiviert dann auch für dein eigenes Gerechtigkeitsempfinden einzustehen. Also wenn du Mitgefühl erlebst, wenn du empört bist, dann hast du für dich ein Gerechtigkeitsempfinden, was dann sich breit macht, um auch dann gegen Ungerechtigkeiten angehen zu können. Ja. Und dann merkt man auch wieder immer diesen Motivationscharakter letztlich. Und sie sagt auch, häufig wurde, und das finde ich eigentlich einen ganz klugen Gedanken, auf Emotionen im politischen oder im philosophischen mit Vernunft geantwortet, mit Diskurs geantwortet, mit Ruhe, Reflexion, Geduldsamkeit und guten und klugen Argumenten. Und was aber dann vernachlässigt wurde, ist eigentlich das, die Emotion. Also eigentlich wurde gesagt, ja, du hast deine Emotion, aber eigentlich ist es doch gar nicht so, ne, vielleicht gönne ich dir auch gar nicht deine Emotionen gerade und stell selber in den Hintergrund und antworte damit mit Diskurs und mit Vernunft drauf. Und sie sagt, dadurch vernachlässigen wir eigentlich unsere Emotionen, unsere körperlichen Empfindungen, alles, was dazugehört. Und das hat auch dann zur Folge, dass sich eher populistische Parteien den Emotionen widmen, weil die ja übrig bleiben. Andere Parteien, sagt sie, finden da häufig nicht einen direkten Zugang zu und das machten sich dann eher populistisch orientierte Personen oder auch Parteien als Grundlage für das eigene politische Handeln. Ja. Finde ich immer erstmal schwierig, weil ich habe das Gefühl, so Emotionen sind auch leichter steuerbar, weil man irgendwie, du kannst dir so deine Fakten dann zurechtlegen, die dann diese Emotionen stützen sollen und dann die Menschen, die dich, wo du hoffst, dass sie dich wählen, auch in verschiedene Richtungen lenken. So, je nachdem, wo du halt diese Emotionen abgreifst und wo du hin willst mit denen. Das ist ja, wenn du wirklich rein vernünftig agierst, dann musst du mit der wirklich bestmöglichen Wahrheit, die du irgendwie finden kannst da draußen, mit der musst du dann agieren. So, und da kannst du nicht sagen, naja gut, aber die sind jetzt sauer und deswegen hole ich jetzt mal diesen Fakt heran, um diese Wut noch zu füttern. Ne? Und das, finde ich, hat immer sehr viel auch Manipulationsgefahr auf jeden Fall. Aber es ist alles einleuchtend. Was ich auch interessant fand, was du vorhin gesagt hast mit der Liebe. Du hast Liebe kurz erwähnt. Weil das ist so eine große Emotion. Jeder, nicht mal jeder Zweite, gefühlt jeder Popsong geht über Liebe. Es gibt 1000 Bücher über Liebe, Filme über Liebe. Liebe ist irgendwie überall. Liebe ist auch vermutlich die Emotion, wo... Fast überall, ne? Was meinst du? Naja, in der Politik eher weniger. Exakt. So, das finde ich nämlich irgendwie interessant, dass die Liebe allgegenwärtig irgendwie gefühlt ist. So, ne, zumindest viel drüber gesungen, geredet, geschrieben wird. Auch es im Privaten, Zwischenmenschlichen ja oft über, ja, wie ist denn so, wie läuft es mit der Beziehung und sowas, ne? Da redet man ja auch viel drüber. Aber im Politischen ist Liebe gar nicht mal so ein großes Thema. Sondern eher Hass und Angst, also ja. Eher die aversiven, negativen Gefühle. Und ja, finde ich interessant. Ja, ich würde mal kurz einen kleinen Disclaimer, also sie spricht auch gerne mal von so negativen, positiven Gefühlen. Natürlich hat Angst auch eine Funktion, ist auch, also es hat einen Grund, warum Menschen ängstlich sind, aber jetzt, so wie du es ja auch gerade meinst, ist es ja aufs Politische gemünzt. Auch auf gemünzt. Das, was du eben meintest mit dem, okay, jede Emotion hat ja ein gewisses Körpergefühl, um das nochmal aufzugreifen. Ganz genau. Da spüre ich natürlich lieber die Liebe als die Angst. Genau. Und das wäre auch genau mein nächster Satz, den ich sagen wollte. Ach so, okay. Weil sie hebt die Liebe hervor. Also sie hat eine Politik oder eine Idee der politischen Emotionen, wo die Liebe das zentrale Gefühl ist. Es geht um die Liebe, es geht nicht um andere Dinge. Okay. Auch die Liebe zum eigenen Land letztlich vielleicht. Aber darauf kommen wir ja noch. Aber es geht um die Liebe, weil das zählt. Das ist das, was uns Emotionen, was uns verbindet zu der Idee der Gerechtigkeit. Und ja, ich Ich musste daran denken, dass ich in der letzten Zeit häufiger auch mal Podcasts von Kolleginnen, sagt man das so, gehört habe, wahrscheinlich nicht. Und die hatten immer wieder hervorgehoben, naja, in der Politik für andere Parteien ist es häufig so schwer, über die neuen Medien wie TikTok politische Gedanken oder Statements zu formulieren, weil die AfD kann doch einfach mit nur 3 guten Sätzen kurz Angst schüren und dann haben sie die Botschaft erreicht quasi und dadurch werden die dann gewählt. Und dann könnte man denen ja sagen, wenn ich jetzt mit dir auch argumentieren würde vielleicht, naja, dann nutzt doch TikTok nicht, um Argumente zu teilen, sondern überlegt euch ein Gefühl, für das ihr einstehen wollt. Und das könnt ihr auch in 3 Sätzen deutlich machen. Welches Gefühl ist eigentlich hinter der SPD, hinter den Grünen, hinter wem auch immer? Und das ist dann Martha Nussbaum. Es sollte um Emotionen gehen und weniger immer nur um Argumente und ein ausgetüfteltes Argumentationsdiagramm, warum jetzt das gerade die richtige Entscheidung ist. Oder auch komme ich gleich noch drauf, sonst komme ich in Rage. Ja, aber es ist natürlich sehr viel einfacher, weil es hat direkt was in meinem Kopf zumindest auch mit Vision zu tun. Ne? Wenn du jetzt über Liebe redest, auch auf einer politischen Ebene, zumindest wie ich es mir gerade vorstelle, dann ist es natürlich auch, okay, dann geht es vielleicht darum, um Frieden. Um ein Miteinander, ne? Um Leute, die sich in den Arm nehmen. So irgendwie als Bild, was ich jetzt in so einer TikTok-Kachel da irgendwie vorbei. Genau, sie sagt, ja, aber da muss ja auch was dahinter stecken. Ne? Du brauchst ja trotzdem immer noch auch vielleicht Argumente, vielleicht auch nur in Anführungszeichen Argumente, aber irgendwas musst du ja auch inhaltlich mitgeben. Und das musst du ja auch entwickeln. Und irgendwie gibt's das, also wundert ja auch, glaube ich, viele, irgendwie gibt's das einfach nicht. Können wir auch später nochmal drüber reden, da wollte ich nur gerade mal ganz kurz einwerfen. Ja. Visionen, positive Visionen für Europa, für Deutschland, für die ganze Welt. Gerade irgendwie schwierig. Es ist ein viel Gegensein, wie vorhin schon gesagt. Ja. Aber okay, interessant, dass sie die Liebe, will sie in den Mittelpunkt stellen. Genau, die Liebe steht für sie in den Mittelpunkt für so politische Veränderungen hin zu einer gerechten Gesellschaft. Und die gerechte Gesellschaft, kurz merken, hat sie ja definiert mit ihrem Fähigkeitenansatz. Die machen wir ja heute weniger, aber das ist ja quasi die Schablone. Wie kommen wir da hin? Aber wie gesagt, ich wollte mich mehr auf die Emotion heute stürzen. Und das, was du gerade gesagt hast, klar, das ist für sie sind zentral Liebe. Für sie ist zentral Mitgefühl, Vertrauen und dahin eine Orientierung zu schaffen, hin zu dann einer gerechten Gesellschaft. Und das sind die zentralen Emotionen. Weniger Angst, Neid, Scham und Ekel, weil die eher so soziale Gerechtigkeiten untergraben. Also eher das, was du auch gesagt hast, eine positive Idee zu finden hin zu einer gerechten Gesellschaft und nicht eine, die untergraben werden kann von, ich nehme jetzt mal einfach politisch Rechte, weil da einfach eine gewisse Gefahr immer steckt. Und das ist eine ihrer Hauptideen und sagt auch gleichzeitig, natürlich können politisch führende Personen oder haben da eine entscheidende Rolle, weil sie letztlich ja eine gewisse Projektionsfläche dann auch der Emotionen darstellen und auch eine Verantwortung dann dafür haben, in welche Richtung sie selber politisch motivieren oder emotional motivieren, das wollte ich sagen. Und für sich selber auch eine Rolle finden. Also geht es um Zorn? Geht es um Neid? Oder geht es vielleicht um Mitgefühl und Liebe? Es ist ein entscheidender Unterschied. Und was sind auch da die zentralen Gefühle, die dahinter stecken? Also das auch dann richtig für sich selbst greifbar werden zu lassen. Allein das ist ja schon interessant, sich mal Wahlplakate anzuschauen, Parteien anzuschauen, gucken, okay, welches Gefühl steckt dahinter? Ja. Und welche, ne, man kann sich ja dann so eigene, naja, verschiedene Brillen aufsetzen, immer mit denen man irgendwie auf Philosophien sozusagen, meine ich, aufsetzen, mit denen man auf gewisse Dinge guckt. Und jetzt mit dieser Philosophie und mit dieser Brille drauf zu schauen, okay, welches Gefühl steckt hinter dieser Partei oder hinter der politischen Kommunikation dieser Partei aktuell? Und ist das ein Gefühl, was mich anspricht? Wenn ja, warum spricht mich das an? Und wenn ja, ist das ein Gefühl, was ich auch unterstützen will? Ganz genau. Und da könnte man auch noch den Begriff reinwerfen, so ein bisschen so eine emotionale Intelligenz setzt das natürlich auf beiden Seiten voraus. Ja. Beim Sender und auch beim Empfänger. Also wie gestalte ich Informationen oder Gefühle und wie kommen die dann auch bei mir an? Also wie werden die erkannt, verstanden? Wie wird darauf reagiert? Ja. Ja. Ich bin kein großer Fan des Begriffs emotionale Intelligenz, weil das muss auch irgendwie messbar dann sein. Und ich habe einen anderen Intelligenzbegriff, aber ich wollte das einmal da kurz reinwerfen. Letztlich kann man dann von auch so einer Kompetenz dann vielleicht auch eher sprechen. Und all dies, was du gerade gesagt hast oder was auch mit Emotionen dann zu tun hat, ist auch, sagt sie, identitätsbildend, politisch identitätsbildend, aber auch für einen selber auch identitätsbildend. Also das Gefühl dann zum Beispiel der Zugehörigkeit zu etwas, das veranlasst Menschen, sich mit Parteien, mit Inhalten zu identifizieren und dann auch als eigenen Anteil für sich anzunehmen und dann im besten Falle oder im schlechtesten Falle natürlich auch im Kleinen danach zu handeln. Also Rechtsradikale sind nicht nur rechtsradikal, wenn sie in den großen Gruppen unterwegs sind, sondern natürlich auch im Kleinen zu Hause. Und das wäre natürlich dann für sie die Idee zum Beispiel mit der Emotion der Liebe, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, im nächsten Kapitel, okay, dass es ja auch identitätsbildend ist und auch wirklich eine politische Identität schafft. Was sind diese Emotionen der Liebe? Zum Beispiel, ja. Also generell Emotionen. Grundsätzlich sind Emotionen das, was sagt sie, was eine Zugehörigkeit zu einer Partei ja veranlassen. Dann wird das zu einer von mir. Solange man nicht wirklich emotional involviert ist, geht man vielleicht nicht wählen oder überlegt sich kurzfristig, welches Kreuz mache ich eigentlich oder macht einmal den Wahl-O-Mat aus Anstand und du bist nicht dabei. So. Und es hat nichts, was einen zusammenschweißt. Genau, die Zugehörigkeit zur... Ich habe gerade ein Bild im Kopf, hatte ich ja auch gerade eben gesagt, wenn Personen, die sich lieben, die nehmen sich in den Arm, aber natürlich auch Personen, die ängstlich sind, nehmen sich auch irgendwie in den Arm. So, ne, das als so symbolisches Bild vielleicht dafür, für das, was du gerade gesagt hast, mit, okay, das schweißt dann zusammen. Genau. Stiftet Identität. Genau. Es schweißt zusammen, dass der Klimawandel voranschreitet und es viele junge Menschen auf die Straße bewegt hat. Aber da ging es um ein Gerechtigkeitsempfinden, um Ängste letztlich. Aber das ist das, was zusammengeschweißt hat. Und nicht bloßes erstmal leichtes Argument, sondern die Emotionen sind das, was uns dann wirklich vorantreibt und was auch dann identitätsbildend ist. Das schweißt zusammen. Dann versteht man sich, wenn man jetzt irgendwie, wechseln wir mal hin zur linken Bubble, wenn man sich als Feministin oder Feministen identifiziert und auch politisch danach agiert, dann empört selber ist, wenn mal jemand in deiner Bubble vielleicht nicht gendert und wie auch immer so. Mhm. Das macht etwas mit einem. Und das hat viel mit Emotionen zu tun, die im philosophischen Kontext eher vernachlässigt wurden. Was man auch, dem würde ich auch ihr zustimmen, weil ich glaube, es ist unsere zweite Folge vielleicht überhaupt, wo mal Emotionen eine große Rolle spielen. Ja, also so das stimmt. Wenig deswegen, eher so. Ja. Deswegen hatte ich auch sehr Lust auf diese Folge, so, weil ich auch glaube, dass das ein großes Thema ist. Du hattest ja auch vorhin gesagt, Emotionen, das hat auch was mit Kognitionen, also mit Überzeugungen, mit dann ja auch mit Argumenten zu tun. Aber es ist halt eben nicht nur das. Ja. So, ne? Es geht halt darüber hinaus. Aber du meintest, ist das richtig, wenn ich jetzt gerade schon zum nächsten Kapitel überleite oder wolltest du hier noch was sagen? Weil, also, wir leiten jetzt gleich zum nächsten Kapitel über. Genau, aber ich will jetzt natürlich wissen, was meint sie denn mit Liebe? Ja. So, oder was ist denn jetzt ihre große Theorie, die da sozusagen hintersteckt noch, ne? Dann lass uns doch mal angucken, wie wir mehr Gerechtigkeit schaffen können. Ja. Nämlich, wir brauchen mehr Liebe, sagt sie. Kapitel 3. Mehr Liebe, mehr Gerechtigkeit. Wir haben eben schon herausgearbeitet, dass Emotionen irgendwie wichtig sind für Politik. Ja. Als auch Motivation, alles, was dazugehört, was wir eben gerade schon auch eröffnet haben. Und es geht jetzt auch in der Politik darum, Emotionen mit einzubeziehen, Emotionen zu verstehen, eine emotionale Politik zu machen und da auf Bedürfnisse einzugehen. Also, kleiner psychologischer Exkurs, aber letztlich entstehen ja auch Emotionen, weil gewisse Bedürfnisse frustriert sind. Und für sie ist es wichtig, eine Emotion jetzt in den Vordergrund zu stellen. Und das ist die Emotion der Liebe, tatsächlich. Wirklich eine Politik zu formulieren, die auf Liebe gegründet ist. Auch wirklich auf Liebe als Grundlage für Empathie, für Fürsorge, für Engagement, für miteinander verbunden sein. Als ethische Grundlage für soziale Gerechtigkeit, sagt ihr sogar. Also das haben wir hier, glaube ich, noch wirklich fast gar nicht gehört. Ethische Grundlage? Ethische Grundlage für soziale Gerechtigkeit. Okay. Also wirklich eine, machen wir es mal ein bisschen einfacher, aber als Grundlage zu sein für das Empfinden von Gerechtigkeit hin zu einer gerechteren Gesellschaft. Wie gesagt, sie hat da auch eine Idee mit dem Fähigkeitenansatz formuliert. Und Liebe ist für sie mehr als Romantik. Ja. So wie das auch in der Episode zu Liebe kennengelernt hatten. Sondern für sie ist Liebe etwas, was mit einer ganz starken emotionalen Bindung zu tun hat. Mit Respekt, mit Anerkennung, wo es um das Wohl des anderen geht, um die Sorge für jemand anderen, um eine Idee der Solidarität und wie gesagt der Verbundenheit und der aktiven Kraft, handlungsmotivierend zu sein. Also die, ne, stellt euch einfach vor, ich glaube, das ist immer, denkt an eure Mutter und was sie alles für euch tun würde, euer Papa oder wenn ihr selber Eltern seid, wie blind ihr quasi sofort euer Kind retten würdet oder für das Kind einstehen wird, weil da ist diese emotionale Verbundenheit so stark. Da geht es um die Sorge um jemand anderen. Da geht es um Respekt, um Anerkennung, um Verbundenheit, um ein, ne, das umfasst das für sie alles so ein bisschen. Also ein sehr großer Begriff der Liebe letztlich. Also umfasst, du hast gerade Sorge gesagt. Ja. Das umfasst es auch. Ja. Was ja nicht so weit entfernt ist von Angst. Mhm. Okay. Ja. Okay. Ja. Wenn du ängstlich bist, muss es aber nicht so sein, dass du die Person dann versorgst. Also Sorge ist, Sorgen, aber auch mit Versorgen letztlich ist es. Sorgen um etwas. Genau. Sorgen. Nicht genau. Einfach nur, es geht weniger um sich selbst dabei. Es geht weniger um sich selbst und auch dann den anderen natürlich zu versorgen, also sich um ihn zu kümmern, da zu sein, verbunden mit ihm zu sein. Und das alles in Anbetracht der Liebe. Also Liebe ist etwas anderes und auch damit dieses Mitgefühl als Ekel, das lässt sich unterscheiden. Mhm. Und sie sagt dann auch, ein gutes Beispiel wäre da, wenn man an Martin Luther King denkt. Ja, jeder kennt ja vielleicht irgendwie Martin Luther King, ich habe gerade überlegt, das nochmal zu eröffnen, aber letztlich ging es da viel um Rassismus. So. Und er hätte ja auch seine ganze politische Agenda auf Rache, auf Vergeltung stützen können, hat er aber nicht. Sondern er hat es auf Liebe letztlich gestützt, auf ein Verbundensein, auf ein, wie möchte ich eigentlich, ich möchte, dass meine Kinder später mit weißen Kindern zusammen I had a dream. Genau, so, genau, ne? Genau, also eine Vision. Genau, das, was ich auch eben meinte, wo sind irgendwie die Visionen, Träume, kann man ja dann natürlich auch, also okay, ja klar, da hatte man, wortwörtlich hatte er einen Traum. Richtig, richtig, und der Traum ging nicht um Vergeltung, um Destruktivität, um Wut, um wem das doch mal interessiert, die Folge zu Erich Fromm, sadomasochistischen Charakter, kleiner Link zu einer anderen Folge, die fantastisch ist, sondern ist wirklich sehr interessantes Thema, ja. Sondern, und auch nicht um Spaltung, wir haben jetzt hier die eine Hautfarbe und hier die andere, sondern es ging um einen aktiven Einsatz für Gerechtigkeit mit der Idee des Verbundenseins, mit der Idee der Liebe, die er zum Ausdruck gebracht hat durch letztlich ja auch durch Musik, durch Kunst, durch gemeinsame Märsche, durch emotionale Reden, eine Idee aber der Liebe da transportiert hat. Und wie gesagt, er hätte es auch ganz anders formulieren können. Er hätte auch zu Gewalt aufrufen können und gesagt, ich bin so sauer und so erzürnt darüber, dass wir benachteiligt werden. Hat er aber nicht, sondern er hat sich für die Liebe letztlich eingesetzt. Ja, so wie beim Feminismus, da merkt man das ja vielleicht auch manchmal, ne? So Unterschiede zwischen Feministen oder FeministInnen, die wirklich Feminismus im Sinne von Gleichberechtigung oder wo es überschwappt in so einer Art, ja, Männerhass vielleicht, ne? So, der dann manchmal ist es auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern und so, ne? Das ist alles gut, aber ich meine, es gibt mit Sicherheit auch, wo es wirklich dann gegen etwas, so, ne? Was am Anfang für eine gewisse Zeit aus so einer Selbstermächtigung heraus, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn es wirklich politische Agenda wird, dann ist irgendwann so ein bisschen, okay, warum das, ne, genau diesen Punkt, den du gerade gemacht hast, warum das gegen etwas sein und nicht das für etwas, für einen Traum, eine Vision, die man hat, wo alle Leute eben, das wäre der Feminismus, gleichberechtigt sind. Richtig. Und gewisse rationale Überlegungen oder Schablonen können auch gerne, so habe ich sie zumindest verstanden, da mitschwingen. Also jetzt geht es bei ihr nicht nur, man sollte es nicht falsch verstehen, glaube ich, ja, um zu sagen, nur noch Emotionen, ja, scheiß auf Vernunft, sondern es geht natürlich auch um Überlegungen und auch Martin Luther King hat sich kluge Gedanken gemacht für eine dann bessere Gesellschaft, so, das ist ja das, was du auch als Ideal verstanden hast gerade, aber die Motivation zur politischen Veränderung ging über den Weg der Emotionen. Das ist für sie entscheidend, ob es jetzt bei Martin Luther King war oder bei den Friedensmärschen von Gandhi, da ging es um Emotionen und die Emotionen nicht der Destruktivität, sondern wirklich der Liebe, des Zusammenseins, des friedlichen Charakters. Liebe schafft auch Empörung, sagt sie, schafft aber auch Hoffnung, Mitgefühl. Und das sind alles Dinge, die wichtig sind für eine gerechtere Gesellschaft. Und sie sagt, Mann, jetzt, das sollte Teil der Politik werden. Also das sollte Teil einer politischen Entscheidung sein. Das sollte Teil einer politischen Meinungsbildung sein. Es sollte darum gehen, Gefühle als Teil der politischen Wirklichkeit ernst zu nehmen. Richtig, wirklich ernst zu nehmen und Emotionen zu sinnvoll auch zu kanalisieren und eben das da auch Möglichkeiten zu schaffen. Und sonst findet so eine Kanalisation häufig dann doch vielleicht nur in Zorn oder in Angst statt, aber da eine Gegenthese, eine Gegenbewegung zu starten. Und also, wann hörst du denn mal, lass uns mal im deutschen Raum bleiben, weil das vielleicht für die meisten Zuhörenden am einfachsten ist. Ja. Aber ich habe jetzt Olaf Scholz wenig bisher über Liebe sprechen hören, ehrlich gesagt. Über tatsächliches Mitgefühl für eine, also wirklich so eine Verbundenheit, das kommt bei mir zumindest wenig an. Nee, die erste Zitat, was ich jetzt im Kopf habe, ist auch, wir müssen konsequenter abschieben. So, Fett auf den Stern. Oder wo war das? Stern, ja, glaube ich, ne? Ja. Ja, also, ne, drehen wir uns im Kreis, ne? Das jetzt die, wie gesagt, die Vision, die Träume, sehe ich auch nicht so. Also, das scheint irgendwie zu fehlen aktuell. Genau, und dann die Emotion auch als Energie zu nutzen, sagt sie, um mögliche Lösungen zu finden. Also um wirkliche Lösungen finden zu können. Und auch, ja, diesen Motor der Liebe zu nutzen für soziale Gerechtigkeit, die dann auch, wo sie auch keinen Stopp macht, ob Mensch oder Tier, sie hat dann einen sehr ganzheitlichen Blick für die gemeinsame Erde letztlich. Und Liebe ist das, was, wo sie sagt, was wir im Kleinen kennen. Liebe ist das, was harmonische Beziehungen ausmacht, wo es um Bindung, um Zugehörigkeit, um Vertrauen geht. Und das brauchen wir auch im Gesellschaftlichen. Wir brauchen dieses Familiäre, diesen Zusammenhalt, diese Form der Liebe auch im Gesellschaftlichen, weil das ist, was nur das kann Basis für langfristige Stabilität sein. Also gemeinsam eine Zukunft zu schaffen und das in Anbetracht der unausweichlichen Liebe. Ohne jetzt vollkommen die Vernunft zu negieren. Und wir brauchen auch Regeln und alles, was dazugehört. Aber der Motor für soziale Gerechtigkeit und das Einstehen dafür ist so etwas wie Liebe, ist so etwas wie Mitgefühl, wie dann empört zu sein, sich emotionalisieren zu lassen. Wann werden wir dann wirklich emotionalisiert, so richtig? Also dann vielleicht, wenn wir selber einen Beziehungsstreit gerade haben oder wenn wir sehen und stolz sind auf unser Kind oder wie auch immer, dann spüren wir stark, aber das auch ins Politische zu übertragen letztlich. Und dem Fokus da als Gegenantwort auf Angst, Zorn und Destruktivität mit Gefühl und Liebe zu finden. Dafür steht sie immer, immer und immer wieder ein. Weil ihr das fehlt. Ja. Also über die Jahre hinweg, in denen sie lebt, auch wenn du jetzt sagst, ne, steht sie immer und immer wieder ein. Also das, bisher war das so nie. Sie hat jetzt Martin Luther King als positives Beispiel hervorgehoben. Gandhi macht sie auch, spricht sie auch sehr viel drüber. Ja. Aber ansonsten sieht sie es einfach sehr wenig. So, und deswegen ist es ihr Plädoyer für die Liebe in der Politik als Gegenpol zu den ganzen, der doch recht offensichtlich ist, Hass, Neid etc. Narzissmus. Also, aber kannst du noch mal ganz kurz was zu sagen zu der Liebe? Weil du hattest es vorhin so ein bisschen aufgemacht, ein bisschen größer, ne? Mit, okay, Liebe heißt sich auch um andere sorgen. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei, dass wir irgendwie auch das, den gleichen Begriff der Liebe haben. Ja, ich weiß nicht, ob es so klug ist. Also ich glaube, da ist es klüger, in sich selbst hineinzuhorchen. Oder doch das Körpergefühl sozusagen wieder. Ja, dann sind wir nur bei den Kognitionen. Das ist zu wenig. Also horcht, und das könnt ihr kennt das ja alle. Macht die Augen zu und schaut euch selbst an. Wie es ist, geliebt zu werden. Wie es ist, stellt euch eine Szene vielleicht vor, jetzt wird es therapeutisch, wo ihr als Kind vielleicht traurig wart und eure Mama oder eure Papa haben sich um euch gesorgt, haben euch getröstet, waren einfach da, haben euch in den Arm genommen. Das ist gemeint, das ist Liebe, mitfühlen, Sorgen füreinander, Respekt zu haben, Würde. Das meint sie, Empathie, Verbundenheit, dieses, es ist halt schwer, dann irgendwie auch komplett in Worte zu fassen, weil es mehr als das ist. Es ist dieses, ist diese Körperempfindung, ist die Motivation, ist die Emotion, ist das und sind die Kognitionen, die wir haben. Und dieses Gefühl, das möchte sie gerne mehr im politischen Raum haben. Füreinander einstehen, wirklich mitzufühlen, Menschen verstehen zu wollen, zuzuhören. Nicht einfach vorbeizugehen oder einfach nur plump antworten, ja, alle Ausländer sind das und das oder wie auch immer. Oder ja, wirklich in Form der Verbundenheit, des Mitfühlens. Des und warum? Also weil sie das als eine bessere Alternative weil sie das empfindet, sagt, nicht sie beobachtet. Naja, es ist ja empirisch, glaube ich, nicht schwer, das zu stützen. Also auf was stützen sich denn Familien? Wann haben wir denn ein wohliges Gefühl? Wann haben wir so etwas, was wir Harmonie nennen? Naja, wenn wir geliebt werden. Das ist ein Grundbedürfnis unserer Psyche, eines von vielen, von vieren. Und darauf will sie sich stützen, weil sie sagt, natürlich kann auch Angst motivierend sein für den Klimawandel und so, aber die, und das ist auch nichts Verkehrtes, aber die werden halt so häufig unterwandert. Das haben wir schon so häufig mitbekommen. Angst, Zorn, die werden alle unterwandert. Natürlich kann Zorn auch motivierend hin zur Liebe sein. Ich bin so empört, dass, keine Ahnung, die Rente so niedrig ist, wie auch immer. Aber die werden halt so häufig unterwandert. Aber die Idee der Liebe und des Verbundenseins, des authentischen Verbundenseins mit anderen, das zu untergraben für destruktive Ideen, ist viel, viel, viel, viel, viel schwieriger. Weil dann würde man immer die Liebe nicht ganz ernst nehmen. Es geht nicht nur um die Liebe, dann ja auch, es ist eine ganzheitliche Liebe. Wie gesagt, es ist nicht nur die Liebe zwischen Männern oder so, dass wir nur für Deutschland einstehen, sondern dann wirklich im besten Fall natürlich eine ganzheitliche Idee erlangen. Und wie gesagt, horcht da in euch selber rein. Ich glaube, dann habt ihr die Antwort, was sie unter Liebe als Emotion versteht. Das ist ja vielleicht auch ein interessantes Experiment, wenn es einfach, also zumindest fallen mir mehr historische Beispiele für Hass und Furcht ein, als für Liebe. So. Ne, halt, du hast sie jetzt eigentlich gerade schon genannt, Martin Luther King, Gandhi, vielleicht gibt es da noch ein paar mehr. Und selbst bei, keine Ahnung, Gandhi gibt es auch kritische Stimmen, die, ich weiß nicht, ne, bin ich nicht so im Thema drin, ne? Aber also wie viele historische Beispiele es dafür gibt, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein interessantes Experiment. Vielleicht auch erstmal nur Gedankenexperiment, aber das lohnt sich ja scheinbar auf jeden Fall zuzuhören und vielleicht auch danach zu handeln. Und die Idee ist dann ja auch nicht, dass die einfache Lösung ist hin zu einer perfekt gerechten Gesellschaft. Aber das ist das, was einen näher kommen lässt an authentischer sozialer Gerechtigkeit, ist die Liebe wieder in den Fokus zu rücken. Oder überhaupt mal in den Fokus zu rücken, weil das sehe ich selten. Ich sehe emotionale Kämpfe im amerikanischen Wahlkampf, aber so authentische, also den Begriff der Liebe, da den wählt man irgendwie nicht so gern. Als wenn man da vor Angst oder Scham besetzt ist, ich weiß es nicht. Oder dann sich nicht ernst genommen fühlt. Aber das ist etwas, was weniger Teil ist. Wann hast du mal einen Politiker weinen sehen? Selten. Warum? Die sehen doch das ganze Leid. Ja. Das sagt sie jetzt nicht, dass Politiker weinen müssen, aber ja. Das wäre für mich mal, also Menschlichkeit zeigen, Liebe zeigen. Ja, ich habe das Gefühl, es gerade, also mir fallen jetzt einige Grünen-Politiker ein, wo ich das Gefühl habe, die haben zumindest Ambitionen in diese Richtung, aber gut, ich will jetzt hier nicht, ne, das können wir auch noch später, wie gesagt, ich glaube, es könnte ein langer Aufnahmestoß auch werden, wo man nochmal viel drüber reden kann, ne, aber so, also ne, trotzdem ganz kurz als Beispiel mit, wenn Annalena Baerbock von einer wertegeleiteten feministischen Außenpolitik redet, so, ne, oder halt auch Emotionen zeigt, wenn sie unterwegs ist oder auch Robert Habeck mal einfach ganz klar sagt, okay, wir sind nicht immer die Guten, so, ne, und einfach auch mal Dinge anspricht, die man vielleicht sonst eher verheimlicht hätte und sagen würde, nee, die anderen sind doof, so, dann selber reflexiv zu sagen, nein, auch wir sind die Bösen im Prinzip, das hat ja auch was Liebevolles, ne? Was Ehrliches, was Ehrlich ist. Ja. So, ne? Halt nicht die anderen, so ja. Zumindest, ne? Insofern, okay, hier und da sieht man das und ich finde, das ist auch ein bisschen ein neuer Politikstil, wie gut der sich jetzt durchsetzen kann. Also sieht ja scheinbar gerade nicht unbedingt danach aus, als würde das so super gut funktionieren. Ja. Aber gut, will jetzt nicht so weit ab. Sie sagt auch weiter, schweifen. Und dann würde ich ins nächste Kapitel gehen. Sie sagt weiter, dass eine der politisch spannendsten Emotionen und das, was uns am meisten verbindet, wo wir so eine Liebe tatsächlich, wo viele Menschen so eine Liebe doch noch spüren oder mal gespürt haben, manche reagieren auch mit Ekel darauf, ist aber so eine Form der Vaterschaft, der Vaterlandsliebe, des Patriotismus. Ja. Das eben auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Ja, genau. Ne? Mit genau. So einem Gemeinschaftsgefühl, gemeinschaftliche Liebe. Ja. Und weil sie sagt, die Liebe ist da die motivierende Kraft für wirklich dann auch langfristige Stabilität, harmonische Beziehungen, ein Gemeinschaftsgefühl und formuliert da, weil sie das einfach auch für sich beobachtet, dass der Patriotismus schon eine sehr zentrale Emotion ist, auch im politischen Kontext. Das können wir in vielerlei Punkten beobachten, hinzu, in ganz einfach die europäische Wahlen kann man sich vielleicht jetzt angucken, Frankreich, Italien, aber auch Deutschland. Mhm. Und sie hebt nochmal da wirklich den Patriotismus hervor und sagt, ey, vielleicht brauchen wir mal einen neuen Patriotismus. Ein Patriotismus, der auf Liebe gebaut ist und formuliert da eine neue Idee, würde ich sagen. Und okay. Die würde ich mir jetzt gerne nochmal mit dir kritisch genauer angucken. Kapitel 4. Ein neuer Patriotismus. Unter Patriotismus versteht sie zunächst einmal die Verbundenheit an die eigene Heimat. Verbundenheit an ein Land in der Regel. Ne, also eine Vaterlandsliebe, will man Vaterschaft sagen. Vaterlandsliebe, Einigkeit, Recht und Freiheit, bla, für das deutsche Vaterland. Ne? Das ist so eine Idee von Patriotismus, der diese Verbundenheit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl für sie deutlich, deutlich macht. Und bei ihrem Patriotismus geht es aber jetzt darum, mit der Idee der Liebe das zu vereinen und auch mit der Idee, die wir, wie gesagt, heute ein bisschen weniger hatten, der sozialen Gerechtigkeit. Und sie sagt, bei Patriotismus ist es wichtig, dass es eine motivierende, letztlich Geschichte auch irgendwie ist, die einen zusammenschweißt, wo man Liebe erfährt, wo man aber auch selber mutig wird, wo man eine Form der Tapferkeit erlebt und hat dann da auch, wie gesagt, das kann man sicherlich auch nochmal kritisch hinterfragen, aber zieht dann da auch als Beispiel Gandhi heran, der Indien quasi wieder vereint hat. Vorher war es ja irgendwie durch Großbritannien auseinandergestückelt und besetzt und der hat mit der patriotischen Idee Indien wieder als eine Nation quasi erst einmal auch befreit letztlich und vereint. Und das hat er unter anderem damit geschafft, dass er auch Symbole gefunden hat, eine Nationalhymne, Fahnen, auch Farben, also letztlich eine Einigung und damit eine, die Idee zumindest näher kommen wollte von wir gehören zusammen, wir stehen füreinander ein, wir achten auf uns. Das ist zumindest das Ideal. Wie es dann auch immer ausgegangen ist, okay. Aber sie sagt, wir brauchen in der Politik eine, oder anders, sie sagt, wir brauchen eine effektive Politik. Eine Politik, die wirklich Veränderungen anstößt, dann auch, wenn wir sie brauchen. Und Klimawandel zum Beispiel, dann brauchen wir jetzt Veränderungen und nicht in 20 Jahren, dann ist es vielleicht schon zu spät. Wir brauchen jetzt große Emotionen letztlich auch, weil das sind die Motivationen für politische Bewegungen. Und da kann es, oder da sagt sie, da ist Patriotismus etwas, was in uns Menschen häufig drinne ist, auch in der Sinne einer Identitätsbildung, die da sehr motivierend sein kann. Und als ich mich da vorbereitet habe, hatte ich zufällig eine Doku geguckt über den Ukraine-Krieg kurz danach auf ZDF. Und dann hatte die Reporterin den ukrainischen Soldaten gefragt, wie schaffen sie das eigentlich, jeden Tag hier wieder aufzustehen und zu kämpfen? Was hält sie zusammen? Und seine Antwort war Patriotismus. Das ist, mehr habe ich nicht. Ich mach's fürs Land. Patriot, das ist das Einzige, was mich noch irgendwie motiviert, in diesen Krieg zu gehen. Ich bin so am Ende, der war verletzt, alles. Aber das ist das, was für mich zusammenhält. Und wir wissen natürlich alle, und deswegen sind wir auch, glaube ich, erstmal so störende Runzeln, ja. Was will sie jetzt, dass das auch große Gefahren mit sich bringt. Also auch da ist das so, wie finden wir das? Ja, also finden wir das toll, dass der Ukrainer wieder an die Front geht während des Patriotismus und dieses Land verteidigt? Also natürlich finden wir das, bemerkenswert. Darum geht's. Das meine ich gar nicht. Es geht nicht aus meiner Bewertung, sondern es geht aus seiner Bewertung. Was hält ihn am Leben? Was motiviert ihn noch? Und dort vor Ort zu sein. Ne? Genau, und das, was ihn noch motiviert, was ihnen Kraft und Halt gibt, jeden Morgen aufzustehen, hat er zumindest da gesagt, ist der Patriotismus. Darum geht es mir. Nicht, wie wir das jetzt sehen, sondern aus seiner Perspektive, was ihn als Beobachter. Was ihnen Kraft gibt, dem Soldaten in dem Falle. Und daran will ich ja deutlich machen, dass Patriotismus einen motivationalen Charakter hat. Die Motivation, wofür, würde ich halt immer fragen. Ne? Auch in diesem Fall, ich will es einfach jetzt nicht so komplett unkommentiert stehen lassen, halt Krieg zu führen. Ne? Natürlich in dem Fall ein Verteidigungskrieg. Aber trotzdem wollte ich jetzt einfach nicht so. Genau. Sie hebt, wie gesagt, dann hervor, also das ist eine Beobachtung letztlich. Und sie hebt dann hervor, dass dieser Patriotismus für sie auf Liebe quasi ja auch letztlich auch im Wort schon irgendwie drinne begründet ist, aber wir auch in den Fokus rücken sollten. Und sie hat ja eine neue Idee des Patriotismus, der nicht destruktiv ist und ja, quasi abgrenzend, sondern Faschismus, genau. Patriotismus, was man vielleicht auch kein Nationalismus, sondern Patriotismus, sondern für sie sagt, eigentlich ist meine Beobachtung, dass Menschen sich immer auch an anderen Menschen orientieren. Also auch, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber das menschliche Hören ist angewiesen auf andere menschliche Gehirne, weil wir uns gegenseitig voneinander lernen, sonst würden wir nicht überleben. Und Menschen orientieren sich immer, das sagt sie jetzt wieder, an Gruppen im Nahbereich. Und erst durch eine gewisse Abstraktionsebene, eine gewisse Fantasie schaffen wir den Zugang zu größeren Gruppen. Zum Beispiel einer Nation. Und wenn wir das geschafft haben, schaffen wir vielleicht nochmal einen größeren Zugang zu so einer kosmopolitischen Idee von Menschheit. Wie so eine Graduierung, also so eine Treppe, die nach oben geht. Und wir brauchen erst das eine, um zum anderen zu kommen. Ja. Und sie sagt, Nationalismus. Das ist ja vorhin auch. Genau, meinte. Und sie sagt, Patriotismus bezogen auf die eigene Nation kann ja so eine kosmopolitische Idee letztlich fördern. Also wenn wir für Dinge dann auch tatsächlich einstehen, dahinterstehen, mit Liebe vertreten, zum Beispiel im europäischen Alltag, jetzt nehmen wir mal als Deutschland und nehmen wir mal Deutschland dann einfach mit den Grenzen, alle, die in diesem System leben, da sagt sie, da ist es total zielführend oder da kann es zielführend sein, dass wir uns da auch als Einheit verstehen, als Einheit, als Menschen. Sie hat da wirklich auch so große pathetische Ideen von wir nutzen da auch Kultur und Kunst und Musik, gehen gemeinsam auf die Straße, haben ein gemeinsames Verbundenheitsgefühl, was dann sich vielleicht erstmal in der, wir sind jetzt gerade hier in der Stadt Düsseldorf, in Düsseldorf breit macht, ne, und dann über NRW geht und dann über Deutschland geht, dann treten wir als Deutsche, ich bespitze jetzt so ein bisschen, ne, Liebesgemeinschaft mit der Idee der sozialen Gerechtigkeit und übertragen das aufs nächste Feld letztlich. Aber wir brauchen, sagt sie, oder wir sollten Patriotismus nicht grundsätzlich verteufeln, sondern mit der Idee der Liebe füttern, weil ja das, was sie am Anfang gesagt hat, dass es ja auch identitätsbildend ist, dass es Mitgefühl bildend ist, aber es sollte kein Exklusivismus sein, sondern also nichts Abgrenzendes von anderen. Ja. Sondern es sollte auf eine kosmopolitische Idee oder Perspektive, Menschenrechte, tatsächliche Liebe, also immer alles mit Liebe letztlich begründen, gerichtet sein. Das ist zumindest erst einmal so der grobe Vorschlag, den sie hat. Ich weiß nicht, was dir gerade so durch deinen Kopf geht. Ganz viel eigentlich, aber im Prinzip hat sie Ähnliches gesagt wie das, was ich vorhin auch ganz am Anfang meinte, als du mich gefragt hattest, wie halte ich es denn mit den Patriotismus, ne? Dass ich, hatte ich ja auch so gegen Ende dahin gemeint, okay, auf so einer Europaebene könnte ich es mir dann doch schon auch eher vorstellen, weil ich sehe, okay, wir haben Deutschland, wir haben Frankreich, wir haben Italien, wir haben Spanien. Das ist alles so ganz viele Einzelne. Und natürlich haben die auch ihre eigenen Kulturen irgendwie, aber es ist noch sehr getrennt. Wenn ich jetzt nach Frankreich fahre, dann bin ich so der Deutsche. Wenn ein Franzose nach Deutschland kommt, ist er der Franzose. Und es hat nichts sowas wie. Ja, du bist Europäer, ich bin Europäer, also natürlich hier, lauf hier lang und alles ist gut und es fällt einem gar nicht auf oder so. Es ist gar nicht komisch. Ne, das wäre schon immer ein bisschen, da gibt es nicht dieses Wir-Gefühl. Das fände ich aber schon interessant, das auf so eine europäische Ebene zu heben, in einem positiven Sinne, wie Martha Nussbaum das sich vermutlich auch vorgestellt hat. Wobei sich, glaube ich, schon die Idee der Nationalstaaten da nicht verneinen würde. Also ich glaube nicht, dass sie die Idee hätte von, wir werden alles Europäer, sondern wir sind Deutsche und Franzosen, weil dafür kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, aber ich glaube, sie würde vielleicht so etwas formulieren wie, naja, USA ist ein Land der Einwanderer, der Immigranten grundsätzlich. Da, die sprechen alle ungefähr die gleiche Sprache, nämlich US-amerikanisch. Und da gibt es quasi eigentlich gar nicht diese ganz starken kulturellen Unterschiede, sondern Politik ist mehr so gemünzt auf eine gewissen politischen Idee, Liberalismus, Freiheit, Freiheit, Freiheit, vielleicht noch Kapitalismus. Aber die Europäer haben ja schon noch einfach auch sprachliche Unterschiede. Und dass man dann das, also was wäre denn so, was wäre denn so schlecht daran, weiterhin als Deutscher mit der Sprache Deutsch, ich versuche jetzt aus ihrer Perspektive heraus zu argumentieren, fällt mir aber auch ein bisschen schwer, aber angenommen, alle europäischen Länder würden in Anbetracht der Liebe handeln, also im Sinne von einer sozialen Gerechtigkeit. Und sie sagt auch, ich hole noch mal ein bisschen weiter aus, ein gesunder, neuer Patriotismus sollte auch, wie gesagt, auf gute Ziele ausgerichtet sein. Da würde sie diesen Fähigkeitsansatz platzieren. Den haben wir heute nicht so groß. Ne? Aber dass ja, wir in die diese Checkliste, die du diese Checkliste meintest, von, ne? Freiheit, Kritikfähigkeit und was so, das dann motivationalen Charakter hat für gesellschaftliche Veränderung. Und wie viel wäre dann schon gewonnen, wenn die einzelnen europäischen Länder, und das wäre schon unfassbar, alle sogar für sich vielleicht nur, aber nach diesen Zielen agieren würden. Vielleicht wäre das sogar schon, also warum, das wäre doch schon erstmal ein super anspruchsvolles Ziel, weil sie ja auch sagt, wir haben in der Regel eher, ist uns der kleine Nahbereich das Wichtige. Und dann erst die Abstraktionsebene zu finden zur eigenen Nation, ist schon super, super, super herausfordernd. Gleichwohl es, lass mich das noch kurz zu Ende bringen, ja. Dann, ne, gleichwohl, wie gesagt, sie sagt, es sollte immer um Anerkennung, gemeinschaftliche oder gemeinsame menschliche Werte gehen, eine Verpflichtung des Gemeinwohls und aber auch ja um Kulturmittel, die dann das auch fördern, die auf Liebe gerichtet sind. Also, und dann auch mal wieder dieses Verbundenheitsgefühl zu haben, aber auf ein positiven Patriotismus. Also wenn jetzt hier gerade Europameisterschaft und es sind ganz viele Menschen auf der Straße Tausende waren ja auch in München unterwegs, Hunderttausende. Und wenn man sich einfach mal vorstellt, dass die auf so einer, das ist immer eine, ich sehe auch die Gefahr, aber auf einen neuen Patriotismus gerichtet werden, alle dafür so Friedensmärsche oder Liebesmärsche vielleicht, das lache ich selber, aber sich dafür einstellen, das ist zumindest etwas, was sie sich wünscht, weil sie sagt, Mann, der hat einfach eine sehr starke Kraft, dieser Patriotismus doch in uns Menschen. Das ist hoffentlich eine Projektionsfläche, wie so ein, da sind unerfüllte Wünsche und alles irgendwie auch mit drinne. Und da können wir mal jetzt weitermachen und ansetzen und drüber debattieren. Ne? Ich versuche jetzt hier gerade erstmal sie zu verstehen. Und okay, Liebe wird in den Mittelpunkt gestellt irgendwie und diese Form von einem Patriotismus dann genau. Auch. Also erster Schritt ist Emotionen in den Mittelpunkt stellen, dann ja. Die Emotionen wählen, Liebe und dann zu sagen, die Liebe hat auch etwas mit Patriotismus zu tun. Die wegen Frage, die ich mir jetzt stelle, die wir jetzt nicht unbedingt beantworten müssen, ne? Aber was heißt Vaterlandsliebe in diesem Fall? Ne? Also wen liebe ich und warum? Warum liebe ich dich? Okay, du bist mein Bruder. Das ist vielleicht noch relativ einfach. Warum liebe ich die Person, die aber da auch eigentlich, also ist ja einfach auch eigentlich random. Ne? Also ich könnte ja auch dein Bruder auch sein und wir hätten uns nie kennengelernt, dann würdest du mich nicht lieben, sondern du liebst genau. Ja auch die Person, die da. Es ist dieser nahe es ist dieses nahe und dieses das Leben lang, dass genau. Ich dich begleitet habe. Aber warum? Also bei dir ist es relativ einfach, warum ich dich liebe. Warum ist es? Warum lieb ich? Lieben jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen auch, ne? Es geht ja um so ein politisches Gefühl auch, ne? So. Es geht auch um ein Stolzsein zum Beispiel, sagt sie. Ein genau. Stolzsein auf warum das in Deutschland? Warum innerhalb dieser Grenzen mit diesen Menschen und manchen nicht? Ist Teil davon. Es hat was Exklusives auch, ne? Also das ist die eine Frage, die ich mir stelle und die andere Frage, die ich mir stelle, wenn man es auf Vaterlandsliebe, auf vielleicht auch so eine Art von, das weiß ich jetzt nicht, Volk oder sowas, ich weiß nicht, inwiefern sie auch dahin gerichtet unterwegs war, wenn man das in den Mittelpunkt stellt, dann, ja, wie gesagt, es ist dieses Exklusive auch, ja, das hilft auch nicht, wie auch in Europa. In Deutschland, wir sind schon relativ wenig Menschen, wenn man es vergleicht mit der Gesamtbevölkerung auf diesem Planeten. Und uns geht's ziemlich gut. Auch in Europa geht's im Vergleich zu anderen Kontinenten uns ziemlich, ziemlich gut. Und wir sind auch sehr, sehr wenige. Und ich frage mich viel eher, was es mit den Milliarden Menschen in Asien, in Indien, die vom Klimawandel beispielsweise sehr viel stärker betroffen sind, wo jetzt schon wieder irgendwie Hitzewellen sind mit über 50 Grad, Leute da einfach massenweise sterben aufgrund dessen. Ne? Und die haben das eigentliche Problem sozusagen. Und da frage ich mich, und das sind die Probleme, die ich irgendwie versuche zu lösen. Und die werden zu lösen mit, ich bin jetzt mal ein bisschen, gerne. Hau drauf. Nein, wir versuchen ja auch nur, neuen Patriotismus wären die sicherlich nach ihrer Perspektive leichter zu lösen. Weil dann würde sich Deutschland authentisch für die anderen auch einsetzen. Als eine Nation, vereint gegen Klimakatastrophen in Asien zum Beispiel. Lieben, so wie wir es jetzt vielleicht einen ähnlichen Begriff von diesem Wort Liebe haben, lieben wir dann oder Martha Nussbaum auch die Menschen in Indien? Oder sagt sie, nein, ihr seid nicht deutsch und deswegen nicht Teil dieser patriotistischen Gemeinschaft und deswegen hat meine Liebe mit euch auch gerade erstmal gar nichts zu tun. Das ist halt das, was ich mich jetzt gerade frage, wenn du doch schon meinst, sie hat auch diesen nationalen Charakter so betont. Ja, kann mir schon vorstellen, dass es immer auch abgeschwächt ist. Also du liebst ja auch, weiß ich nicht, dein Bruder auch anders als deine vielleicht besten Freunde oder so. Das ist aber auch eine leichte Form der Liebe oder Freundin oder wie auch immer. Das ist ja, hat auch immer leichte Schattierungen. Ja. Aber zunächst einmal geht es für sie darum, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, das Engagement der Personen eines Landes zu stärken, die Förderung der Solidarität damit zu stärken und eine Verteidigung für sich selber zu schaffen, sich auch davor zu schützen, dass das ummantelt wird von politisch destruktiv rechten Ideen. Und dann, genau, und dann darüber, über das Gemeinschaftsgefühl einer Nation, weil sie sich zumindest, glaube ich, darüber leichter, dass eine leichtere Zugänglichkeit, glaube ich, sieht, dann für dass wir, das stellen wir uns einfach vor, das Gedanke, wir stehen dafür ein, dass dieser Fähigkeitsansatz umgesetzt wird, dass es die, dass es eine soziale Gerechtigkeit in der Welt gibt, dass es Liebe auch von unserer Seite in Katastrophengebieten gibt. Das ist zumindest ihr Wunsch. Und ich weiß nicht, welcher. Also ich verstehe auch deine ganzen Einwände. Die Frage ist, was das ist mehr? Das sind nur auch Fragen, die genau, ich genau. Aufhelfe, ne? Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, also Patriotismus hat ja eine richtig große Bedeutung im Realpolitischen. Vielleicht sollte man das nicht komplett verneinen und verteufeln, würde sie wahrscheinlich sagen. Sondern den nochmal neu füllen. Der gibt es ja. Guck dir Le Pen an, guck dir US-amerikanische Wahlen an, guck dir... Es gibt auch einfach Staaten, logischerweise. Ja. Also es gibt Staaten mit Interessen, die versuchen durchzusetzen, ne, wenn man es jetzt wirklich sehr nüchtern einfach nur mal drauf schaut auf die Welt und vielleicht Moral und Ethik rauslässt, dann ist das natürlich auch was einfach was Faktisches. So. Und man kann es ja nicht verneinen, würde ich sagen, dass dieser, ich nenne es auch mal Patriotismus, der ist ja schon etwas, was uns stolz macht, was uns, ich komme gleich auf ein Beispiel, was uns motiviert, auf die Straßen zu gehen. Europameisterschaft. Wenn Deutschland Europameister wird, sind wir alle fucking stolz auf das Land, auf die Errungenschaften. Wir feiern gemeinsam, wir lieben uns, wir nehmen uns in die Arme, scheiß auf rechts oder links, wir sind dann Deutsche. Und dann ist es auch für die meisten fast egal, welche Haarfarbe oder Hautfarbe man vielleicht hat, dann hat man da einfach ein Deutschland-Trikot an und dann wird man in so, ne, ist es ja in vielen Positionen jetzt so. Und das zu übertragen auf politische Veränderungen, ist, glaube ich, eine ihrer Ideen, weil sie die Emotionen in den Vordergrund rückt und nicht die Vernunft. Um es nochmal, wie gesagt, wir haben noch dieses andere Format Aufnahmeschluss und das hat gerade schon so ein bisschen Vibes. Ich will es nicht, um es nochmal ganz kurz aus meiner Seite abzuschließen. Mit der Liebe finde ich eine super Idee und lohnt sich drauf rumzudenken. Das mit dem Patriotismus sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil mir das da finde ich eine andere Rechtfertigung von Patriotismus außer das Vaterland sinnvoller, wie zum Beispiel so eine Art von, okay, Verfassung, Werte. Geht sie auch drauf ein? Rechte, ne, dass man das einen zusammenschweißt, egal ob du weiß oder schwarz bist. Ja. So, ne, oder einen deutschen Pass hast oder einen französischen Pass oder einen indischen Pass oder einen chinesischen Pass. Ja. Ich will jetzt auch hier den Abschluss finden. Mit den Worten vielleicht, sie sagt, ja, es sollte weg von so einer nüchternen Politik hin zu so einer emotionalisierteren Politik gehen, die nicht vollkommen auf Rationalität darauf verzichtet, aber letztlich den Fokus auf die Emotionen richtet. Und es sollte tatsächlich motivierend liebevoll sein. Und würde ich jetzt einmal dir noch einen reinwürgen, den Rest machen wir dann im Aufnahmeschluss. Sie sagt, Verfassungspatriotismus ist nicht wirklich tatsächlich emotionalisierend. Das reicht nicht aus. Das ist vielleicht ein erster kleiner Schritt, aber wir brauchen etwas, was uns wirklich als Gemeinschaft zusammenschweißt. Und da hat sie dann den neuen Patriotismus, so habe ich ihn jetzt genannt, formuliert, der gerichtet natürlich ist auf den Fähigkeitenansatz, auf eine kosmopolitische Idee und gleichwohl als Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und des Engagements für eine sozial gerechtere Welt. Ja, okay. Cut quasi an der Stelle sozusagen. Ne? Das war's. Das war's. Mit der Episode. Okay. Sehr cool. Danke, Micha, dass du dich da eingelesen hast bei Martha Nussbaum. Wie gesagt, ich finde das sehr interessant. Vor allem auch, also allein dafür, also ich merke schon, wir haben ja auch gerade eben schon ein bisschen debattiert. Ne? Da wird es gleich auch nochmal mit weitergehen, wenn wir hier die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Aber allein dafür, sich darüber Gedanken zu machen, ne? Und dass sie es angesprochen hat und gesagt hat, okay, lass uns mal nicht nur auf die Kognition, auf die Vernunft schauen, auf die Argumente, auf die Logik, sondern lass uns mal auf die Emotionen und Gefühle schauen, die ja auch sehr bewusst eingesetzt werden können. Und wenn man da kein Gefühl für hat, dass Gefühle so eingesetzt werden, dann nimmt man die Welt ja scheinbar auch nicht ganzheitlich wahr. Insofern war das gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben und uns jetzt mal auch politische Debatten vielleicht nochmal anders anschauen können. Ja, und schauen können, okay, weiß nicht, vielleicht braucht's, ne, da vielleicht braucht's können wir weniger, mal, weniger Logik. Ja, also noch mehr, vielleicht noch mehr Populismus aus einer grünen Richtung heraus, als Antwort auf den Populismus von rechts. Ne? Also das sind ja alles Sachen, da kann man ja viel und breit und lang drüber diskutieren. mit dem Patriotismus werden wir gleich nochmal drüber reden. Aber an sich sehr interessante Gedanken, wie ich fand. Also, ich hoffe, ihr da draußen seht das ungefähr ähnlich. Und falls dem so ist, ne, wie immer, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da, bei iTunes. Hört rein, hört auch die nächsten Folgen, hört auch die letzten Folgen, wenn ihr mögt. Und auch mehrmals hören. Mehrmals hören, alles möglich. Schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da sind wir, da könnt ihr uns finanziell unterstützen, supporten, wäre sehr, sehr cool, weil ihr könnt euch vorstellen, sich da einzulesen, sich hier hinzusetzen, das alles aufzunehmen, zu schneiden, das dauert schon ein bisschen, das machen wir auch hier gerade immer so Wochenende und es ist jetzt nicht unser Job, insofern wäre das cool, wenn ihr da ein bisschen, ja, Support da lasst, damit wir das hier noch möglichst lang weitermachen können, ohne dass es, ja, uns allzu sehr anstrengt, sondern es uns etwas erleichtert, diese Aufnahmen hier durchzuführen. Also schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es auch ein paar Benefits. Wir haben hier immer noch so einen Kritik-Podcast, den wir da auch aufnehmen und hochladen. Und Leute, die uns ganz besonders unterstützen, ihr kennt es vielleicht mittlerweile, die werden hier auch dankend erwähnt am Ende einer jeden Episode. Und dieses Mal geht großer Dank heraus an folgende Personen: Erik, Andreas, Cleo, Eik, Hanna, Marc, Mehmet, Mieke und auf der Seite von Steady war das noch Christian. Vielen lieben Dank an alle da draußen, die uns hier unterstützen. Natürlich auch an alle anderen SupporterInnen bei Patreon und Steady. Und ja, schaut gerne bei Instagram vorbei, wenn ihr mögt. Da sind wir auch aktiv. Da könnt ihr mit uns chatten und schreiben und Fragen stellen, wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns, ja, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.